1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema. Und das Thema ist ein Wunschthema, abgestimmt bei www.nachtlager.de. Ihr, die ihr mitgemacht habt, habt euch dieses Thema hier gewünscht. Ungewöhnliche Erlebnisse in Bus, Bahn und Flugzeug. Ja, und jetzt möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die in diesen Beförderungsmitteln schon mal etwas sehr Ungewöhnliches erlebt haben. Etwas Schönes, Schlimmes, Trauriges oder auch Unglaubliches. Vielleicht einen schweren Unfall. Vielleicht wart ihr beteiligt oder war Zeuge eines gewalttätigen Übergriffs oder wart sogar darin verwickelt. Oder vielleicht gab es die eine oder andere sexuelle Aktion auch schon mal in diesen Beförderungsmitteln, die ihr beobachtet habt oder an denen ihr sogar mitgewirkt habt. Ungewöhnliche Erlebnisse in Bus, Bahn und Flugzeug. Vielleicht war der ein oder andere sogar schon mal bei einem Gott sei Dank gut gegangenen Flugzeugfastabsturz dabei. Immer wieder passieren ja leider Gottes solche Sachen. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer für euch, kostenfrei, wie immer. Oder mailt domian@wdr.de und schreibt in die Mail immer und unbedingt eure Telefonnummer auch mit rein. Ungewöhnliche Erlebnisse in Bus, Bahn und Flugzeug. So, mein erster Anrufer, das ist Christian, und Christian ist 29. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi, Christian. Hi. Hallo, Christian. Ja, über welches Beförderungsmittel sprechen wir? Das ist die erste Frage. Über die Straßenbahn. Über die Straßenbahn. Ja. Ist vor etwa ein Dreivierteljahr, ist das jetzt her, ist es passiert. Ja. Wollte ich morgens von der Arbeit mittags von der Arbeit nach Hause fahren. Und fahre drei Stationen, setzt sich ein älterer Herr bei mir hin, ja, fährt mit mir mit, und ich hatte MP3-Player aufgehabt. Ja. Auf einmal lehnt er sich an mich an. Oh. Und da wollte ich ihn so leicht wegstoßen, weil ich gedacht habe, der ist eingeschlafen. Auf einmal fällt er fast vom Sitz unten und war tot davon. Ach. Ja, das war ein Schock. Ja, in dem Moment. Das war ein Schock. Hast du das denn überhaupt? Wie alt war der Mann ungefähr? Also ich schätze mal so um die 70, 75. Mhm. Und du hattest den vorher gar nicht weiter, weil du die Musik in Ohren hattest, gar nicht weiter registriert? Und nee, ich hatte, ist ganz normal, dass sich ja Leute daneben einsetzen oder so. Ja, ja. Nur, dass er halt sich auf einmal an mich angelehnt hat, das fand ich dann halt so ein bisschen komisch, oder wollte ich nicht haben. Ja. Saß euch gegenüber denn auch jemand oder saßt ihr alleine so? Nee, das war zwar ein Vierersitz gewesen, es saß aber schräg gegenüber noch zwei Personen, ja, die das dann gesehen haben. Ja. Und so, jetzt hast du gesehen, dass dieser Mann zusammengesackt ist und auf den Boden runtergefallen ist, oder wie war das? Ja. Der ist dann, also ich habe ihn so angestummt, auf einmal wäre er beinahe runtergefallen, ja, ich habe ihn noch so festgehalten. Aber da denkt man ja nicht im ersten Moment gleich, der ist tot, sondern man denkt, der ist völlig ohnmächtig geworden, hat einen Schwächeanfall oder sowas. Ja, ich bin hin, ich habe zu den Leuten noch gesagt, passt mal auf den auf, ich renne vor zur Straßenbahnfahrerin, und habe ihr noch Bescheid gesagt, dass wir einen Notarzt brauchen, ja, und so. War total geschockt, total, ja, ja, neben der Rolle in dem Moment. Also sowas habe ich bis jetzt noch nicht erlebt gehabt. Ja. Wie lange dauerte das dann, bis ein Arzt kam? Der war ziemlich schnell da gewesen. Das dauerte so 5 Minuten oder sowas. Fuhr die Bahn währenddessen weiter? Nein, die Bahn, die war dann weiter stehen geblieben. War das denn auch in einem Moment, als die Bahn stand, als das passiert ist, oder war die am Fahren? Die hatte gerade gehalten gehabt, ach so, es passiert ist. Mhm, ja. Und in dem Moment bin ich dann halt vorgerannt, habe dann zur Straßenbahnfahrerin gesagt, hier, wir brauchen Notarzt. Da hat sie dann auch schon gesagt, dass die Leute aussteigen müssen, weil halt ein Notfall ist. Bist du denn dann noch bei dem Mann geblieben, bis der Notarzt kam? Nur bis der Notarzt kam, war ich bei der Straßenbahn geblieben. Danach bin ich weggegangen. Aber woher weißt du denn dann, dass der Mann tot war? Weil der tot war, also da war nichts mehr gewesen. Also das hast du so gesehen? Ja, das habe ich gesehen, ja. Woran hast du es gesehen? Weil die nichts mehr machen konnten. Aber du warst doch da gar nicht mehr bei. Nee, ich bin aus der Bahn dann raus. Ich habe nicht bei dem Mann gewartet, sondern ich bin dann weiter weggegangen. Ach so, du bist schon in der Nähe der Straßenbahn geblieben. Der Straßenbahn geblieben, aber ich habe halt die Daten von mir halt angegeben und so und bin weiter weggegangen, weil ich damals gesagt habe, die Polizei kommt noch und alles. Ja, aber dann nochmal gefragt, die haben den Mann dann nicht mit ins Krankenhaus genommen? Die haben den dann mitgenommen gehabt. Also die haben den. Aber wer hat dir denn dann definitiv gesagt, dass er tot ist? Das hatte ich am nächsten Tag auch in der Zeitung halt noch. Ach so, also du hast es da nur vermutet und mit Sicherheit erst am nächsten Tag erfahren? Nee, man hat schon gesehen, dass da nichts mehr war. Die sind hin und haben den abgedeckt gehabt. Ach so. Ah ja, verstehe. Und haben den dann mit dem Krankenwagen mit hochgenommen. Mann, das ist, obwohl du den Mann natürlich nicht gekannt hast, aber das ist ja, geht einem dann wahrscheinlich schon doch nahe, ne? Ja, also ich bin kreidebleich angelaufen. Mhm. Also ich bin danach später zu meiner Mutter gegangen. Mhm. So, und selbst die hat gesagt, ey, was ist mit dir los? Du siehst total komisch aus. Ja. Das ist total geschockt gewesen. Und der Mann ist an deiner Seite gestorben, ne? Ja, genau. Und ich hatte mir noch Vorwürfe gemacht erst, ob ich das vielleicht überhört habe, dadurch, dass ich die Kopfhörer auf habe, dass er irgendwie geröchelt hat oder sonst was. Ich wusste, hab's ja nicht mitbekommen, die Musik so laut gehabt. Und ja, aber wahrscheinlich, selbst wenn du ein paar Sekunden vorher was gehört hättest können, wäre es genauso passiert, wie es passiert ist. Ja. Ne? Wahrscheinlich ist es so. Also ich habe auch später nicht gedacht, ich bin dran schuld oder sowas, aber zumindest mal hätte man vielleicht noch irgendwie was vorher machen können oder sowas, aber ist dadurch, dass halt noch die anderen Fahrgäste neben, also so schräg gegenüber gesessen haben und die hätten ja dann auch noch was mitbekommen oder sowas. Als du dich hingesetzt hast, gab es mal einen kurzen Blickkontakt mit dem Mann? Kurz, halt, ja. Der ist ja 3 Stationen später eingestiegen, der kam dann und hab das halt registriert, dass er sich hingesetzt hat und sowas. Ich habe ihn halt kurz gesehen. So. Und du hast von der Familie oder irgendwie nichts mehr gehört, ob der Mann krank war oder so? Ich habe gar nichts mehr gehört. Also das Letzte, was ich jetzt noch mitbekommen habe, war halt später noch in der Zeitung gewesen. Ja, ja. Aber von der Angehörigen oder sowas gar nichts. Also, das ist schon auch ein krasses Erlebnis, finde ich. Wenn ein Mensch neben einem stirbt in der Straßenbahn, das ist schon. Aber das hindert dich jetzt nicht, Straßenbahn zu fahren. Nein. Am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich stehen geblieben. Ich habe auch nicht gern irgendwie neben älteren Menschen gehockt. Ja, ich weiß ja nicht, warum. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich irgendwo gesagt habe, ich setze mich wieder irgendwie neben ältere Menschen, weil immer wenn ich gemerkt habe, oh, eine ältere Dame oder ein älterer Herr wollte sich neben mich setzen, bin ich sogar aufgestanden, obwohl noch Platz war und habe lieber gestanden. Das kann mit einem jungen Menschen auch passieren, ne? Also ja, das ist aber es war halt der ältere Mensch. Natürlich, das war deine Erfahrung, klar. Christian, danke für deinen Anruf. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ich wollte gerade noch jemanden grüßen. Du wolltest Grüße loswerden. Ja, jemand geben, weitergeben gerade noch. Weitergeben? Jetzt bin ich mal ganz gespannt. Ja. Ja, hallo Domian. Ja, mit wem spreche ich denn? Mit der Sheila. Mit der Sheila? Genau, ja. Guten Tag. Ja, jetzt bin ich ganz erstaunt, du warst gar nicht angekündigt. Nein, ich wollte nur ganz kurz mal Hallo sagen, dass ich deine Sendung super finde. Ich gucke dich schon ewig. Ach, das ist aber nett von dir. Und habe schon ein paar Mal versucht anzurufen, aber es hat nicht so geklappt. Und du bist die Liebste von dem Christian? Nein, gute Freundin. Eine gute Freundin. Genau, ja. Ja, das doch, sowas habe ich auch noch nie gehabt. Das ist doch nett, dass du mal ganz kurz nur grüßen wolltest. Ja, weil ich wollte einfach mal sagen, finde ich super. Und ich wollte noch eine Frage nach einer Autogrammkarte. Sehr gerne, dann rufen wir euch gleich nochmal an und dann kriegt ihr ein Kärtchen oder 2 Kärtchen. Okay, super. Meine Liebe, alles Gute. Ja, tschüss. Auch und mach weiter so. Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. So, weiter geht es mit Helma. Und Helma ist 72, stimmt das? 71. 71, bitte, Entschuldigung. Macht nichts. Mann, oh Mann. Im Laufe des Jahres bin ich ja noch 72. Ja. Liebe Helma, schön, dass du da bist. Begrüße dich sehr herzlich. Danke. Ja, du hast dich auch zu unserem Wunschthema gemeldet. Ungewöhnliche Erlebnisse, Bus, Bahn und Flugzeug. Ja, bei mir war es die Bahn. Mhm. Was ist passiert? Im Jahr 2000 bin ich zu meiner Tochter, die wohnte damals noch in Neuruppin, mit dem Zug gefahren. Ja, von wo? Von Solingen-Odix aus. Ja, das ist eine ganz schöne Strecke, ne? Ja, erst nach Berlin und von da aus dann eben nach Neuruppin. Ja. Naja, wie immer, erster Klasse, Raucherabteil, bin und bleibe Raucher, auch wenn man älter ist. Und habe aber nicht gewusst, dass an dem Wochenende Love Parade war. Ach du lieber Himmel. Ja. Da also, bist du aber ins Chaos geraten wahrscheinlich. Ja, also normalerweise hätte es nicht sein dürfen, aber da so viele Leute auf den Bahnsteigen standen, hatte man den Intercity freigegeben. Für die Love Parade. Ach so. Also, es wurde ein Gedränge, es wurde ein Geschiebe von erster Klasse oder was auch immer, naja, keine Ahnung. Die lagen in den Gepäcknetzen, überall lagen die rum. Auch in der ersten Klasse, da war dann auch alles egal. Auch in der ersten Klasse, jawohl. Da, wo du teuer Geld für bezahlt hattest. Ja, hatte ich. Ja, klar. Nee? Und die sind mit 5 Mann für 35 Mark hin und zurück gefahren und ich hatte, naja. Ja. Ist egal. Ja. Wir hatten junge Leute an der Türe sitzen, die haben unsere Tür zugehalten, damit da nicht noch mehr Leute reinkamen. Mhm. Aber auf einmal fing das an zu stinken in dem Abteil. Ich sage, mein Gott, nochmal, jetzt macht man sich keine Gedanken drüber. Nach was roch das denn? Nach Gras. Nach Gras. Ich sage zu dem jungen Mann, ich sage, entschuldigen Sie mal. Also nach Haschisch, ne? Ja. Ja, da wusste ich aber nicht. Er sagt zu mir Gras. Da sage ich zu dem, ich sage, wieso nach Gras? Ich sage, das stinkt doch nicht so. Du dachtest ganz normales Gras, ne? Ja, natürlich. Verstehe. Sehr lustig. Lungenbohre, nichts dazu. Naja, nur okay, man kann nicht alles wissen. Ja, sagt er, das ist Haschisch. Mein Gott, sag ich, wie schön, das stinkt ja wunderbar. es wurde Musik aufgedreht, im Flur stank es dann zusätzlich noch nach Bier und also auch in diesem Gang. Ja. Die lagen übereinander, nebeneinander. Ich gehe mir davon aus, dass du von allen die Jüngste warst. War jetzt ein Scherz, du warst wahrscheinlich die Älteste von allen, ne? Die da saßen. Genauso. Ja, genau. Ja. Aber ich habe das erst auch gar nicht so tragisch genommen. Man hat ein bisschen doof geguckt. Aber es wurde dann doch etwas kriminell, weil unterwegs der Zug immer wieder halten muss. Der war zu 250% überbelegt. Aber ja. Die haben zwischendurch die Verriegelung der Türen aufgemacht, um sich rauszuhängen. Mhm. Und da das ja dann automatisch eine Vollbremsung auslöst. Ja. Also es war sehr lustig. Ja. Ich habe es zwar nicht so lustig empfunden, aber es war halt lustig. Aber man hätte ja zwischendurch von Bielefeld bis Berlin doch, die man dann über 4 Stunden gebraucht hätte, vielleicht mal zur Toilette gemusst. Ja, aber ging nicht? Nein, da hat man sich, ich nenne das vornehm umschrieben, entspannt. Die anderen? Ja, die anderen. Entspannt immer heißt? Ein Pärchen auf der Toilette hat sich entspannt. Ach, jetzt verstehe ich erst. Die haben sich, das Pärchen hat sich auf der Toilette entspannt. Ja, aber hinterher ging es dann auf dem Flur in ähnlicher Art weiter. Also es war. Aber blieb denn eine Chance für dich, auch mal kurz zur Toilette zu gehen? Nein, es war unmöglich. Unmöglich? Nein, also man musste sich bis Berlin Zoologischer Garten, musste man sich das verkneifen. Woher wusstest du denn, dass die Pärchen sich entspannen auf der Toilette? Ja, ich habe vorher auch mal die Tür so aufgemacht. Ach, da hast du reingespinkst. Ja, und dann mitten in Aktion. Eieieiei. Haben die dir auch von dem Gras was angeboten? Nee, das haben sie sich anscheinend nicht getraut. Nicht? Also das weiß ich nicht, ob sie das vielleicht versucht hätten. Also Bier hat man mir angeboten, aber da ich ein notorischer Nicht-Biertrinker bin, ja. bin ich darauf nicht zurückgekommen. Aber du hast da sicher mit den anderen zusammen ein schönes Zigarettchen geraucht, ne? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also dann kam aber noch die Zugbegleitung, die ist dann über diese Menschenmassen hinweggestiegen und hat uns so eine Adresskarte praktisch hingegeben, wo man sich beschweren konnte. Und hast du dich beschwert? Ja, aber also ich muss dazu noch sagen, die Leute, die im Großabteil saßen, und da saßen ja auch Manager und sowas, die an ihrem Laptop arbeiten, also da lachen die Leute auf den Tischen und so. Na jedenfalls, ich habe mich beschwert, aber in der Form, dass ich geschrieben habe, also ich hätte eine sehr lustige Reise gehabt. Das Einzige, was mich gestört hätte, ich hätte den vollen Preis erster Klasse bezahlt mit Platzkarte und die hätten mit 5 Mann nur 35 D-Mark bezahlt. Ja. Und ich fände es ein bisschen unverschämt. Ich möchte doch bitten, dass sie mir eine gewisse jetzt, Gutschein oder sowas schicken jetzt bin würden. Ich mal gespannt, ob du einen Gutschein bekommen hast. Aber ja, über 150 Mark. Guck mal, unsere Deutsche Bahn. Alle schimpfen immer, aber das ist doch dann eine kulante Aktion gewesen. Ja, also man meinte dann, man hätte viele Beschwerden bekommen, aber so eine lustige hätte man noch nicht bekommen. Und du warst wieder versöhnt und fährst weiterhin gerne Bahn? Jetzt nicht mehr so oft. Meine Tochter ist wieder zu uns nach Solingen gezogen. Also Tochter und Schwiegersohn und Enkelkinder. Da fahre ich nicht mehr. Also, aber als ich in, über Umwege nach bis Neuruppin gekommen bin, mein Schwiegersohn hat mich da abgeholt von Zug und da sagt er zu mir, sag Mama, was stinkst du so? Jetzt sag ich, Junge, ich stink nach Gras. Wieso denn Gras? Ja. Ja, sag ich, nach Haschig. Mama, du rauchst. Sag mal, in Berlin sind die natürlich ja alle ausgestiegen, weil die feiern wollten. Ja. Hat es dir da so ein bisschen gebritzelt, vielleicht auch mit auszusteigen, um mal zu gucken, was die jungen Leute da machen auf der Straße? Nein. Nein. Da stand mir der Kopf nicht mehr nach. Ach so. Ich musste nämlich erst mal gucken, da ich eine Toilette fand. Ja. Das war ja auch noch ein Problem. Ja, und dann musste ich natürlich noch vom Bahnhof Zoo, weil da ja auch die Lachbreit herging. Ja. Muss ich ja auch noch weiter, noch durch Berlin, damit ich von da aus dann mit der U-Bahn und S-Bahn und Gott weiß was bis Berlin-Tegel kam und dann von da aus nach Neuruppin. Das war dann auch nochmal eine Aktion. Es war eine Aktion, ja, aber ich möchte nicht drauf verzichten. Also es war ein aufregendes Erlebnis, ein interessantes Erlebnis. Ja. Und denkt man immer wieder gerne dran zurück. Ja, und ich bin nur einer von denen, deren Mund ich halten kann. Ich erzähle das auch immer wieder. Und fiel dir gerade so ein, bei unserem Thema passt natürlich perfekt. Übrigens, bei diesen Love Parades, ich war früher auch zweimal dabei, das war interessant. Das sind natürlich vorwiegend junge Leute und auch ganz junge Leute. Ja. Aber, und das fand ich ja auch toll dabei, das war so ein bisschen wie im Karneval hier bei uns in Köln. Da waren auch bisweilen ältere oder sehr ältere bei, die mitgefeiert haben. Ja. Ja, das war so eine gute Mischung von allen Generationen. Natürlich vorwiegend Jüngere, aber es waren alle dabei. Fand ich gut. Ja, da ich aber einige Zeit unterwegs war mit dem Zug und musste auch noch weiter, habe ich die Möglichkeit, mir das anzusehen, nicht genutzt. Heutzutage würde ich ja sagen, da warst du noch jung genug, dazu hättest du vielleicht noch gemacht. Liebe Helma, ich finde es wunderbar, dass du angerufen hast und das erzählt hast. Auf dass du weiterhin in deinem Leben interessante Bahnreisen machen wirst, wenn es auch nicht mehr so oft vorkommt, aber... Nee, leider bin ich jetzt ein bisschen gehmäßig eingeschränkt, aber dafür fliege ich dieses Jahr nochmal nach Teneriffa und... Super. Und reise auch so noch etwas, also... Wer weiß, was im Flugzeug alles passiert, dann kannst du uns demnächst wieder anrufen. Ne, man weiß es ja nicht. Ja, das habe ich schon hinter mir auf dem Flug nach Kanada. Was ist denn da passiert? Auf dem Rückflug besser gesagt, da habe ich zu meiner Nachbarin hinter mir gesagt, hören Sie mal, Sie brauchen mich doch nicht immer so vor den Sitz zu treten. Ja. Da sagt die zu mir, ich trete doch überhaupt nicht. Da sage ich, mein Gott, nochmal, ich sage, das wackelt doch immer so. Da waren wir in Luftlöcher. Ach so. Da war ja noch harmlos. Ja, nicht? Also das war aber im Prinzip alles. Liebe Helma, ich wünsche dir alles Gute und freue mich, dass wir beide uns kennengelernt haben. Dankeschön, gleichfalls. Alles Gute. Sehen tue ich dich schon seit Jahren. Das viele sagen zu mir, wieso ich in meinem Alter noch so lange auflässt. Ich muss Domian sehen. Das freut mich, das ehrt mich sehr. Ja. Alles Gute, alles Liebe. Ja, tschüss. Dankeschön, gleichfalls. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und schon geht es weiter mit der Heidi. Und die Heidi ist 69 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Heidi. Grüße, Herr Domian. Ja. Also bei mir ist das Thema Flugzeug. Ja. Ich hatte beschlossen, einen Urlaub in Brasilien zu verbringen. Das ist jetzt lange her. Es war dann der 23.12.1973, als wir von Belém nach Manaus flogen. Das ist also Zusammenfluss Rio Negro, Amazonas. Manaus ist richtig tief im Dschungel, ne? Das ist im Dschungel, genau. Ja, ja. War früher mal sehr berühmt für Gummiherstellung. Genau, ganz genau. Und jedenfalls, wir sind dort auch angekommen und gelandet. Ist da nicht, entschuldige, wenn ich eben frage, ist da nicht auch dieser Werner Herzog-Film gedreht worden? Ja, genau. Ja, ne? Ja. Jedenfalls sind wir da also ganz normal gelandet. Im Gegenteil, da hat noch wunderbar aufgesetzt. Mhm. Nur wie mir hinterher ein paar Mitkombatanten gesagt haben, hat er wohl etwas zu spät aufgesetzt. Mhm. Jedenfalls hat der Platz dann nicht mehr gereicht, also die Rollbahn. Wir sind über die Piste rausgeschossen. Lass mich mal fragen, war das ein innerbrasilianischer Flug? Ja, das war ein innerbrasilianischer Flug. Es war ein Düsenflugzeug? Eine Caravelle damals. Ah ja. Und wie viele Leute saßen in dem Flugzeug? Wir waren insgesamt 58 Leute. Ja. So. Also inklusive Crew. Es war also erfreulicherweise nicht ausgebucht. Dadurch ist auch keine Panik entstanden. Ja. Erzähl mal weiter. Also dann, wie gesagt, war im Moment gar nichts und dann hat sie einen fürchterlichen Krach gemacht. Mhm. Und ich habe mich gerade runtergebeugt und mein Buch im Handgepäck verstaucht. Mich hat es also nach hinten gehaut. Ja. Und ich saß in der ersten Reihe, vor mir die Stewardess am Klappsitz. Mhm. Die hat also brav ihren Kopf da geschützt, ne? Ja. Ist in die Höhe getaucht, aufgesprungen, vis-à-vis zur Tür gelaufen, Tür aufgerissen, rausgesprungen und ward nicht mehr gesehen. Wie? Aus dem Flugzeug rausgesprungen? Ja, ja. Die Stewardess ist alleine? Ja. Ach. Die war weg. Ach. Auch die restliche Crew, ich weiß nicht, wo die hin sind. Ach. Also, auf welcher Höhe wart ihr da? Wir sind also von der Piste runtergefallen, ungefähr 15 Meter. Und als die aus dem Flugzeug rausgesprungen ist, die Stewardess, war das Flugzeug dann noch in der Luft oder lag es irgendwo? Nein, da waren wir schon aufgeknallt. Achso, ihr werdet aufgeknallt, ah ja. Und man schaut ja nicht, aber ich nehme an, dass das Fahrgestell abgerissen war, aber auch der Bauch von so einer Maschine ist noch verhältnismäßig sehr hoch. Das schaut man sich normal nicht an, aber ja. Wenn sie oben stehen und runterschauen und sagen, soll ich springen oder nicht, dann wird es ein Thema. So, jetzt hast du gesehen, wie die Stewardess die Tür aufmacht und rausspringt. Richtig. Wie ging es dann weiter und was hast du gemacht? Es hat hinten gebrannt. Auch das noch? Ja. Also und, da bricht da Panik aus, oder? Nein, es ist seltsamerweise keine... Oder ich möchte mal so sagen, man ist in so einer Situation so auf sich selbst zurückgeworfen. Ja, vielleicht. Ja, dass man die anderen überhaupt nicht wahrnimmt. Was hast du gemacht? Neben mir saß... das war... eines von den beiden Malen, wo ich mit meiner Mutter auf Urlaub war, weil wir Freunde in Brasilien besuchen wollten. Mhm. Und die ist also auch aufgesprungen, ist zur Tür hin. Das Seltsame war, neben der Tür auf den zwei Sitzen müssen ja auch Leute gesessen sein. Mhm. Die habe ich nicht einmal, ich habe nicht einmal gesehen, dass da jemand ist. Aber die waren auch schon draußen? Nein. Nee. Die war, weil wenn sie vor mir gewesen wären, hätte ich sie ja gesehen. Ne? Ja. Vor mir war meine Mutter, die ist in die Knie gegangen, hat sichtlich auch gezögert, soll sie nicht. Mhm. Ich habe mir noch gedacht, naja, wenn sie jetzt springt, gebe ich ihr einen Schubs. Mhm. Sie ist aber freiwillig gesprungen. Ich bin hinterher gehupft. Nochmal, wie viele Meter waren das dann von dem Flugzeug auf den Boden? Wir haben dann hinterher alle versucht zu schätzen, es wird 3-4 Meter gewesen sein. Na, immerhin. Dann kommt also die eigene, bei mir nicht gerade respektable Höhe von 1,58 Meter dazu. Ja, aber trotzdem, das ist schon... So, dann bist du mit deiner Mutter rausgesprungen. Ja, das Flugzeug sind wir also im ärgsten Gestrüpp gesteckt. Das Flugzeug brannte hinten schon. Das Flugzeug brannte. Kamen denn dann die anderen Passagiere auch hinterher? Die sind also bis auf, also im Rumpf, ganz hinten hat es gebrannt. Mhm. Aber die Ausstiege über den Flügeln und so, die waren auch noch zu benutzen. Achso, die waren also auch. Die sind zu den verschiedensten Türen hinausgegangen. Ah ja, es ist niemand zu Schaden gekommen? Es ist, also eine Brasilianerin hat sich das Bein gebrochen. Das haben dann Leute von unserer Urlaubsgruppe da, die haben die mitgenommen und haben sie rausgetragen. Mhm. Aber wirklich schwerwiegende Verletzungen hat es keine gegeben. Aber den Hammer finde ich ja wirklich, was du gerade gesagt hast, dass die Stewardess ohne irgendwas zu sagen... Ja. Zu den Passagieren einfach rausspringt. Ja, so schnell hat man gar nicht schauen können, wie die weg war. Und der Pilot und Co-Pilot auch weg? Auch rausgesprungen? Das weiß ich nicht. Ich habe nur hinterher gesehen, weil die haben dann bei uns im selben Hotel gewohnt. Der Pilot hatte massive Schnittwunden. Der ist entschuldigt sozusagen. War denn da nur eine Stewardess oder mehrere? Da waren schon noch mehr. Die waren weiter hinten, auf irgendwelchen Klappsitzen. Von denen habe ich nicht gewusst, was sie gemacht haben. Das ist ja irgendwie so der Horror, den alle Leute, meine Person eingeschlossen, haben, wenn man fliegt, dass man in so eine Situation gerät. Hast du danach große Angst vorm Fliegen gehabt? Ja. Ja, ja. Nun war es ja so, also wir waren ja, wie gesagt, auf einer Rundreise und sind dann drei Tage später von dort nach Brasilia geflogen, von Brasilia nach Rio, von Rio nach Sao Paulo, von Sao Paulo nach Iguazu, von Iguazu nach Asunción. Also es war noch eine größere Reise. Ja, aber das alles wieder mit diesen Inlandsmaschinen. Und alles mit Flugzeug. Da hätte ich aber so zitternd in den Dingern gesessen. Naja, also gelinde gesagt, besonders wohl war es mir nicht in meiner Haut. Ja. Nein, und aber, wer war jetzt schuld an diesem Unglück, kann man das sagen? War das der Pilot oder war es ein Wind? Also, mutmaßlicherweise hat er zu spät aufgesetzt. Hm. Es hat aber dann, naja gut, ich meine, wie soll man das von der Bundesrepublik aus kontrollieren, was bei den Untersuchungen rauskommt. Jedenfalls, wir haben dann wohl eine Entschädigung gekriegt, aber ich meine... Darf ich fragen, wie viel man da bekommt bei so einer Sache? Oder bekommen hat damals... Ja, im Grund haben sie uns das Gepäck ersetzt. Ach so, na gut, das ist nicht viel. Nö. Und dann hat also die, wir waren also wohl ausgestattet. Wir hatten in der Gruppe zwei Damen, die in Brasilien aufgewachsen waren und fließend Portugiesisch sprachen, was natürlich nützlich war, und einen Rechtsanwalt, ein Schweizer. Und die haben sich dann, dem haben wir auch eine Generalvollmacht gegeben, ne? Und der hat dann mit der Reisegesellschaft verhandelt und hat dann nochmal, ich weiß nicht, ich glaube es waren knapp 3000 Mark, hat jeder gekriegt. Aber na, das war ja schon auch so ein Erlebnis, wo man sagen konnte, dass es hätte auch mit dem Tod enden können. Ja, der Witz war, am selben Tag sind zwei weitere Maschinen runtergefallen. Ach so. Eine in Peru und eine in Marokko. Und da hat es nirgendwo Überlebende gegeben. Also ein großes Glück gehabt 1973. Ja. Lange her, aber wahrscheinlich ganz präsent die Erinnerung. Ne? Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, das ganze Jahr über ist es kein Thema. Mhm. Aber am Abend, bevor ich in ein Flugzeug steigen muss, krampft sich bei mir schon der Magen. Das glaube ich. Bis heute noch. Ja, bis heute noch. Verstehe ich. Das wird mir einfach irgendwo nicht mehr ganz los. Vielleicht einfach weniger fliegen. Ja, gut. Ja. Man muss ja auch mit nicht so der Rente geht es jetzt eh nicht mehr so viel. Man muss ja auch nicht so in die Ferne schweifen, aber ich merke schon, dass du eine reiseerfahrene Frau bist und sicher viel in der Welt rumgekommen bist. Ich bin viel rumgeflogen und wie gesagt, meistens ist es ja gut gegangen. Ne? Ja, auf dass es noch lange, viele, viele Jahre gut geht und du schöne Reisen machen kannst, Heidi. Ja, das hoffe ich doch auch. Danke für deinen Anruf und ich freue mich, dass es alles natürlich gut ausgegangen ist damals. Ja, danke und Gruß auch an das sehr freundliche Team. Das riecht sich sehr gerne aus. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Wieder schauen. So, weiter geht's mit dem Michael. Und Michael ist 40. Hallo Michael. Hallo Domian. Michael, schön, dass du da bist. Ja, Kompliment für deine Sendung. Ich bin völlig überrascht, dass ich so schnell durchgekommen bin. Ja, manchmal geht das bei uns zack, zack hier. Ja, Wahnsinn. Vielleicht liegt es auch ein bisschen am Thema, dass da nicht so schnell jemandem was einfällt. Ich finde es trotzdem ganz interessant. Mein Thema auch, Probleme mit dem Flugzeug. Und zwar, ich hatte eine Notlandung jetzt erst kürzlich, also das war im Oktober letzten Jahres, das war der Flug von Berlin nach Peking, Direktflug. Und das ist jetzt nochmal so ein bisschen auch wieder hochgekommen, weil ja gerade diese spektakuläre Notlandung in New York war mit doppeltem Triebwerkausfall. Ja, das war wirklich sehr spektakulär. Das war Wahnsinn, ja, das muss man wirklich sagen. Du sagst gerade, ich hatte eine Notlandung. Bist du Passagier gewesen? Ich war Passagier, ja, Gott sei Dank. Und da war es halt nur so ein einseitiger Triebwerkausfall, der dann nicht ganz so dramatisch ist und der gilt natürlich so wahrscheinlich unter den Profi-Piloten auch mehr als dann so, naja, nicht Routine, aber sagen wir mal machbar. Ja, der Pilot hat auch sehr professionell reagiert, das muss man schon so sagen. Wie habt ihr das in der Maschine gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt? Ja, man hat es gemerkt, also die deutlich wohl am Triebwerk saßen, haben dann also gemerkt, dass da halt erst so ein bisschen Feuer rauskam und es dann halt irgendwie aus war. Und auf welcher Höhe war das ungefähr? Wir waren etwa, das ist das Glück eben an der ganzen Sache gewesen, wir waren Gott sei Dank erst eine Dreiviertelstunde von Berlin entfernt und die Maschine selbst kommt ja kurz vorher, wie das oft so ist bei Langstreckenflügen, die kam also praktisch aus Peking, ist dann etwa eine Stunde oder zwei in Berlin und fliegt dann wieder los. Ja, und wenn man sich jetzt überlegt, wenn das da irgendwie über in der Mongolei oder irgendwo passiert wäre oder so, dasselbe Problem, dann wäre das schon deutlich extremer gewesen, weil man eben mit so einem Triebwerkausfall doch relativ schnell irgendwo wieder landen sollte. Ja. Also ihr habt das gemerkt, da war ein bisschen Feuer, sagst du, und da fiel das Ding aus. War da schon Unruhen und ein bisschen Panik im Flugzeug? Ja, die kam dann also, das habe ich eben auch schon deinen Kollegen erzählt, das ist eben das Überraschende, wie doch in so einer gewissen Extremsituation manche Leute dann doch irgendwie sehr unruhig werden und andere relativ gelassen bleiben. Ja, also es war einfach dann so, dass es dann so ging, Emergency, Emergency, dann leuchtet alles auf, dann spricht der Pilot, wir haben ein technisches Problem, wir müssen sofort umkehren, bleiben Sie ruhig, kein Grund zur Beunruhigung. Aber das ist schon natürlich die Beunruhigung pur, wenn der sagt, wir haben ein technisches Problem, also, wir müssen sofort umkehren, du lieber Himmel, ne? Und ja, da leuchten die Lampen. Und dann ist es so, naja, man denkt, okay, und dann kriegt man irgendwann mit einen Triebwerkausfall und dann denkt man natürlich schon irgendwie so, ich meine, ich fliege viel, ich bin auch relativ ruhig geblieben, muss ich sagen. Aber es ist dann eben doch eine Dreiviertelstunde wieder zurück. Ja. Ja, und dann ist es eben doch so ein gewisses Gefühl, wo man denkt, naja, okay, eins geht noch, aber wenn das jetzt ausfällt, ist schlecht. Hat der das denn erklärt, was los war? Oder hat er nur gesagt, wir haben ein technisches Problem? Der hat sich relativ bedeckt erstmal gehalten. Mhm. Der hat gesagt, technisches Problem. Dann kam das aber irgendwann durch, wohl auch durch die Stewardessen oder so, dass es ein Problem mit dem Triebwerk gibt. Dann weiß man natürlich schon, okay, das ist eher brenzlig. Dann war es halt noch so, dass er dann auch leicht elegant ausgedrückt kurz vorher meinte, als wir gelandet sind, wir müssen jetzt noch eine Runde drehen, denn wir sind zu schwer, wir müssen Gewicht verlieren. Das heißt, weil die ja vorher voll tanken, dass er dann sozusagen relativ viel Benzin in der Luft ablassen muss, was natürlich dann auch noch so ist, wo man denkt, naja. Könnte auch irgendwie explodieren oder Feuer fangen oder irgend sowas. Genau, und also es war so, dass zum Beispiel, es waren ja relativ viele chinesische Passagiere auch an Bord, dass eben so, die haben teilweise deutlich beunruhigter reagiert. Also eine ältere Frau, weiß ich, die so ein paar Meter weiter saß, die hat also ununterbrochen gebetet. Ja. So. Gab es auch Leute, die geschrien haben? Es gab auch Leute, die dann, als wir gelandet sind, dann auch ausgerastet sind. Ach so, ja klar, das war dann so eine innere Entladung der Gefühle. Ne? Ja, eine innere. Wo ist er denn dann notgelandet? Der ist dann wieder in Tegel notgelandet. Ach so, der ist zurückgeflogen nach Berlin. Ja, der ist zurückgeflogen nach Berlin. Wie gesagt, Gott sei Dank war das dann möglich. Das war der 3. Oktober, also Tag der Deutschen Einheit, wo in Berlin natürlich die Hölle los ist und dann irgendwie 300 Passagiere, die noch, die nicht jetzt in Berlin gewohnt haben, also ich wohne in Berlin, ich konnte dann einfach im Grunde nach Hause fahren, aber die dann in irgendwelchen Hotels außerhalb unterzubringen, war natürlich auch nochmal ein Chaos. Und dann war es aber so, was eben auch, und das fand ich doch sehr schade, und wir sind da eigentlich heute auch noch in so einer kleinen Gruppierung von geschädigten Passagieren engagiert gegen diese Fluggesellschaft, muss sie jetzt gar nicht nennen, aber dass sich keiner, also wir sind dann erst zwei ganze Tage später weitergeflogen, also der Informationsfluss war da auch wirklich ganz, ganz schlecht, also niemand hat uns angerufen, geschweige denn entschuldigt. Ich meine, es ist ein unangenehmer Vorfall. Keine Entschuldigung, keine Entschädigung. Nichts. Es waren da wahrscheinlich auch Geschäftsleute dabei, wo Kosten entstanden sind, so gar nichts. Nichts. Und ich war ja auch, also ich hatte zum Beispiel nur 9 Tage in Peking, das war so halb beruflich, halb privat. Dann fehlen dann natürlich auch 2 Tage, dann zahlt man das Hotel, das hat man verloren. Und ist denn bis heute was raus geworden aus der Bild? Nein, nichts. Also wir sind noch dabei, Oktober ist ja noch nicht so lange her. Genau, ja. Es waren einige, also ich mache das zusammen hauptsächlich mit einer Journalistin, die jetzt auch die erste Pressemitteilung sozusagen geschrieben hat. Und es gibt auch gar keinerlei Kulanz oder irgendwas. Wie ist es denn bei dir jetzt mit Flugangst? Ich bin danach schon ein paar Mal wieder geflogen, muss ich sagen, und erstaunter, also auch relativ kurz danach. Also wie gut, der Rückflug war ja sowieso dann schon eine Woche später und dann irgendwie auch nochmal wieder 10 Tage später oder so. Und ich war erstaunt, dass das bei mir relativ kurz war. Lieber Michael, danke für deinen Anruf. Ja. Auch natürlich wunderbar, dass es gut gegangen ist. Und das da muss man immer dankbar sein. Ja, auch das hätte natürlich in einer Katastrophe enden können, das Ganze. Natürlich. Das alles Gute wünsche ich dir, Michael. Vielen Dank und mach weiter so mit deiner Sendung, ist wirklich ganz hervorragend. Dankeschön, vielen Dank. Tschüss. Guten Abend, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Und unser Thema heute Nacht, ihr Lieben, heißt, das ist ein Abstimmungsergebnis, ein Wunschthema gewesen, abgestimmt auf nachtlager.de. Und das Thema heißt ungewöhnliche Erlebnisse im Bus, Bahn und Flugzeug. Eine ganze Menge haben wir gerade schon erfahren. Was habt ihr in diesen Beförderungsmitteln schon an vielleicht sehr schlimmen oder traurigen oder auch schrägen Sachen erlebt oder fast schon unglaublichen Sachen erlebt und wollt mir darüber erzählen. Wenn ihr das gerne wollt, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Weiter geht's jetzt mit dem Michael 50. Wenn ihr euch wundern solltet, dass ich immer so eine kleine Pause mache, mit wem es weitergeht, das liegt daran, dass wir heute ein kleines technisches Problem haben und ich immer zweimal gucken muss und mich orientieren muss. Also jetzt ist Michael da, Michael ist 50, hallo. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen, Michael. Ja, wo hast du was erlebt? Ja, ich habe was ganz Komisches erlebt, ist nicht schlimm, hört sich nur schlimmer an, als man denkt. Ich stelle oder ich bastel Reborn-Puppen. Was ist das? Das sind Puppen, die aus einem Bausatz bestehen, der dann eingefärbt wird und die Puppe sieht halt täuschend echt aus wie ein kleines Kind. Also wie ein Baby, 3 Monate, 8 Monate, je nachdem. Ach, wozu machst du das? Hobby. Ganz einfach nur Hobby. Genauso wie andere Teddybären basteln und rumstehen haben, so habe ich das sowas rumstehen. Wie heißen die? Reborn-Puppen? Reborn, ja. Habe ich noch nie gehört. Reborn, wiedergeboren oder so. Ach so. Die Kinder, also die Kinder. Wie kleine Babys, ja, genau. So 53 Zentimeter, 3000 Gramm. Ist schon handlich. Und die fühlen sich und sehen auch so aus wie fühlen sich an wie Babys, Haut riechen wie Babys, fühlen sich an wie Babys, sieht auch im Babysafe aus wie Baby, also sieht täuschend echt aus. Man muss also wirklich dreimal hingucken. Ist aber wahrscheinlich sehr aufwendig und sehr teuer, eine Puppe zu bauen, oder? Ja, da gehen ruckzuck auch 60 Stunden bis zur kompletten Puppe gehen da schon weg. Was kostet so eine Puppe? Oh, wollen wir mal drüber schweigen. Nee, will ich ungefähr wissen. Also der Bausatz kann man ungefähr zwischen 50 und 90 Euro rechnen. Nur den Bausatz. Das geht ja noch. Ja, da kommen aber noch Teile dazu. Fällt mir gerade ein, im Fernsehen gesehen, da ging es um diese Sexpuppen. Mir fiel das nur gerade ein, weil die werden auch hochaufwendig gebaut. Und die sind kosten irgendwie ein Vermögen, weil die Haut sich genau anfühlt, so ja, sagt man. Aus dem gleichen Material sind die auch. Ah, so. Das ist aber, wie gesagt, das sind wirklich nur Babypuppen, wo sie aussehen, als ob. Ja, diesen Bausatz entwirfst du. Nee. Der Bausatz ist eine komplette Vinyl, wo Arme und Beine sind. Man muss dann noch einen Scheibengelenkkörper und die Haare noch einrouten. Da werden die Haare einzeln eingeroutet. Das dauert bei 20.000 Haaren auch von mir aus dann nochmal 12 Stunden. Ach so, und woher bekommst du diesen Bausatz? Den muss man kaufen bei der Firma, wo es das gibt. Ach so. Warum? Du machst es nur für dich? Ja, aber auch, wie gesagt, dass man sie verkauft, manchmal. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie du die Kurve jetzt zu einem Beförderungsmittel bekommst. Ja, jetzt kommt die Sache. Ich war zur damaligen Zeit von Mainz nach Köln zu meiner damaligen Freundin. Mhm. Und bin auf dem Mainzer Bahnhof mit der Tasche ausgerutscht und die Puppe ist rausgekullert und auf der Rolltreppe rausgekullert. Ach du. Und dann hat irgendjemand die Rolltreppe angehalten. Weil derjenige dachte, das ist ein Säugling. Genau. Mhm. Und dann, wie gesagt, vor mir ein paar Leute, hinter mir ein paar Leute, die haben schon langsam da große Panik gekriegt. Ja. Es kam zufälligerweise der Zug, weil ich musste nach Köln. Ja. Und hab sie schnell aufgehoben, bin in den Zug rein. und dann hat sich eine Frau mit ihrer Tochter zu mir gesetzt. Ja. Ich habe die Puppe wieder zurechtgemacht, weil die ein bisschen durcheinander war. Und habe die wieder angezogen, dass das alles wieder schön aussieht. Habe die wieder eingepackt und dann hat die Frau mich angesprochen. Also die hat mich tatsächlich ohne Grund angesprochen, die Tochter. Ja, also da hätte ich dich aber auch angesprochen, wenn ich sowas gesehen hätte. Was hat die denn gefragt, die Frau? Ja, die hat gefragt, ob dem Kind nichts passiert. Habe ich gesagt, das ist kein Kind. Ja, das kannst du gar nicht glauben, dass das überhaupt kein Kind ist. Ich habe sie dann ihr gezeigt und die Tochter hat sie auch auf den Arm genommen. Und dann hat sie auch erzählt, dass sie auch gerochen dran, dass sie wie Baby riecht und so und hat das gefragt, wie man das halt so herstellt und das Ganze. Also es ging die ganze Fahrt zwischen Mainz und Köln, beziehungsweise zwischen Mainz und Bonn, hat die Puppe auf dem Arm gehabt, hat die auch dann gehalten. Die Tochter hat dann auch mitgemacht. Also es war schon. Und hast du da eine neue Kundin gefunden? Nein, das nicht. Nein. Also ich muss unbedingt verkaufen, Puppen, aber es ist fast schade, wenn man dann die Puppen verkauft. Ja. Aber die werden natürlich auch gesagt, was ist denn das für ein Kerl? Dem fällt ein Baby aus dem Ding, der packt das wieder rein und in den Zug. Und also es gab auch schon schlimmere Sachen. Also ich habe es ja schon mitgehabt, auch im Bus mitgehabt und zum Flohmarkt mitgehabt, um Klamotten zu kaufen. Und die Leute gucken halt schon ein bisschen komisch und drehen es manchmal um und rempeln dann welche um. Also gibt das, wenn dann soweit ist, denke ich schon, dann muss man ziemlich gut sein, dass die Leute wirklich nicht sehen. Geben diese Puppen auch Geräusche von sich? Nein. Jetzt frage ich mich aber wirklich die ganze Zeit, wieso so ein erwachsener Kerl wie du so Püppchen, also so Säuglingspuppen schön findet und herstellt. Ja, gut, es gab eine Zeit, da habe ich andere Sachen hergestellt. Also ich bin ein Schreiner und habe dann ein Edelsteinbäumchen hergestellt und dann war das alles passé und dann habe ich die Puppen gesehen mal. Aber was fasziniert dich denn an dieser Art von Säuglingspuppen? Weil sie wirklich so täuschend echt herstellen kann. Weil sie wirklich gut aussehen. Das hat nicht, also keinen sexuellen Hintergrund. Nee, darauf wollte ich jetzt auch nicht hinaus. Ich habe eine Bekannte im Altersheim, da habe ich die Puppen auch mal hingebracht und die älteren Damen, die waren also so fix und fertig und ich war nach 6 oder 8 Stunden mit den Puppen auch so fix und fertig, dass die wirklich die Puppen nicht mehr loslassen. Aber da kannst du wahrscheinlich vielen Leuten eine Riesenfreude mitmachen. Es war mit Sicherheit an dem Tag sehr viel los, aber man kriegt auch ab und zu mal ein bisschen Ärger, weil da ging es drunter und drüber dann an dem Tag. Was für ein kurioses Hobby. Ja gut. Der Schreiner Michael bastelt babyähnliche Säuglinge. Ja, als Puppen. Wenn man sieht, dann kann man sich das schon vorstellen, dass das nicht uninteressant ist. Wird in Deutschland noch sehr wenig gemacht. Ja. Aber du, wie viel hast du denn mittlerweile davon? Sind, glaube ich, weiß nicht genau, es sind welche bei mir in Wiesbaden, es sind bei meiner Frau hier in Köln welche. Ja. Ich glaube so zwischen 9 und 12 würde ich, weiß nicht genau, wie viele jetzt in Wiesbaden sind und hier, aber so. Und du bist vom Hauptberuf aus, bist du Schreiner? Ich bin nicht mehr, ich kann nicht mehr meine Schreinerei. Ich bin, wenn man so will, Frührentner, also Hartz IV. Und dieses ist dann wirklich so dein Hobby, was du so nebenher machst? Es bleibt Hobby, ja, mit Sicherheit. Und das wird mit Sicherheit auch wieder mal 2, 3 andere jetzt die im Laufe des Jahres hergestellt. Gibt es da viele, die das machen? Also ich weiß von ungefähr 3 männlichen Kollegen und vielleicht so 200, 300 in Deutschland weiblichen. Also Männer sind nicht so viel dabei, das weiß ich. Das glaube ich, ja. Es sollte in Koblenz eine Veranstaltung geben mal voriges Jahr, aber die ist aus technischen Gründen abgesagt worden. Ja. Wollten wir also uns treffen wie so Briefmarkenfreunde und das zeigen, was man da kann. Ja, genau, ja, klar. Ja. Aber das hat leider nicht geklappt. Also eine kleine, aber sehr kuriose Geschichte, die du uns erzählt hast. Und wir haben wieder was gelernt, was es... Hinterher im Zug, wie gesagt, die Überlegung, wenn das wirklich schlimm geworden wäre, hätte unter Umständen vielleicht sogar der Sanka, die Feuerwehr oder sonst was kommen. Ja. Wie gesagt, ich bin noch in den Zug gerutscht. Ja. Ja. Michael, und wir haben wieder gelernt, was es gibt und dass man das als Hobby auch betreiben kann, was du da gerade erzählt hast. Kann man schon machen. Alles Gute, danke für deinen Anruf. Meine Frau wollte noch eventuell eine Autogrammkarte. Sehr gerne, dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an. Alles klar, dankeschön, Domian. Auf Wiederhören, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Und jetzt geht's weiter mit der Gisela. Hallo Gisela. Hallo. Gisela, du bist wie alt? Ich bin 54. 54. Schön, dass du da bist. Ja. So, was ist dir passiert und wo vor allen Dingen? Mir ist also letztes Jahr passiert, dass ich aus dem Zug steigen wollte, im Urlaub, in Österreich. Ja. Und dass der Zug dabei angefahren ist. Ah, genau in dem Moment, als du aussteigen wolltest. In dem Moment, als ich aussteigen wollte. Also ich habe das also erst gemerkt, bin also so Koffer voran ausgestiegen. Und merke auf einmal, dass der Zug sich in Bewegung setzt und bin dann natürlich, konnte dann auch nicht mehr zurück, ich konnte dann nur noch vorwärts und bin dann mit dem Fuß auf den Bahnsteig geknallt. Ja. Also der Koffer, der ist dann quer über den ganzen Bahnsteig gerollt und hinten runter auf das nächste Gleis. Inzwischen hatte mein Sohn mich dann auch gesehen, der mich da abholte. Und hat also den Koffer auch geholt. Irgendwie war das Ganze auch, man ist ja dann auch völlig aufgeregt und konfus. Und ich merkte aber sofort, ich konnte auf diesem Fuß nicht mehr stehen. Ja. Und habe also mir dabei einen Fersenbruch geholt. Ja. Also einen ziemlich komplizierten Bruch. Und Ja, ich bin dann... Da war Schluss mit Urlaub und Spaß? Da war hat sich das erledigt. Ja. War das ein großer Zug oder irgendwie so ein kleinerer Zug? Nee, das war ein IC. Ein IC sogar? Also ich bin morgens um kurz nach 6 eingestiegen und bin dann also über 12 Stunden gefahren. Er hatte also auch über eine halbe Stunde Verspätung dann noch. Ja. Bin also abends spät dann da angekommen, also 6:30 ungefähr. Ja. Und ja, aber vielleicht. Warum in alles in der Welt ist dieser Zug losgefahren, während Leute am Aussteigen waren? Also das weiß ich nicht. Es geht natürlich jetzt darum, was ich jetzt letztendlich noch mache daraus. Mhm. Es ist also so, dass gesagt wurde, ich bin ausgestiegen, nachdem der Zug abgefertigt war. Ich hatte aber an dieser Tür ein grünes Signal, da habe ich drauf gedrückt, dann ist die Tür aufgegangen, also elektrisch aufgegangen. Und während ich ausgestiegen bin, merkte ich also, dass der Zug anfährt. Ich habe also nicht gesagt, oh, der Zug fährt an, ich steige mal noch schnell aus. Mhm. Ne, weil so blöd ist dann, glaube ich, auch nicht mehr unbedingt. Ne? Aber als die Tür aufgegangen war, merktest du schon, habe ich es richtig verstanden, dass er schon ein ganz klein bisschen anfährt zu fahren? Nee, das merkte ich erst, während ich ausgestiegen bin. In dem Moment des Aussteigens erst? Ja. Und da konntest du dich auch nicht mehr zurücknehmen? Nee, da hatte ich den Koffer voran, der ziemlich schwer war natürlich. Ich wundere mich gerade... in Urlaub fahren. Wenn diese Dinge, ich wundere mich gerade, wenn die Dinge anfahren, dass man überhaupt diese Tür noch mal öffnen kann. Ja, also es ist irgendwie jetzt gesagt worden, dass der Zug, also die Türen erst schließen, wenn der Zug 5 km/h fährt. Ach so. Wobei mir das also gänzlich unverständlich ist. Mir allerdings auch, ja. Na, mein Problem ist jetzt nur, ich habe keine Rechtsschutzversicherung. Wenn ich jetzt sage, es ist natürlich jetzt schon ein paar Mal hin und her geschrieben worden. Ich habe jetzt schon einen Anwalt hier in Deutschland auch und einen Anwalt auch in Österreich, damit wir Akteneinsicht kriegen und so. Und es ist also so, dass ich also jetzt diesen Prozess anstrengen müsste, weil die also alles abschlagen. Abstreiten, ja. Und geht ja jetzt da auch um einiges. Ja. Wie lange warst du mit diesem Bruch beschäftigt? Ich bin da noch mit beschäftigt. Noch immer. Noch krankgeschrieben. Noch immer. Ja. Wann war es genau? In welchem Monat? Das war im Juni. Im Juni? Ja. Du warst im Krankenhaus gelegen, auch deshalb? Ja, ich bin dann also direkt ins Krankenhaus gekommen mit Blaulicht da. In Österreich. In Österreich. Mhm. Und bin dann aber am nächsten Tag wieder da aus dem Krankenhaus rausgegangen, weil ich mich da nicht operieren lassen wollte. Mhm. Denn ich muss ja auch irgendwen haben, der mich dann irgendwo versorgt. Ja. Und das war also abzusehen, dass das also was Schwieriges wäre. Bist dann wieder zurück nach Deutschland. Ja, und die wollten kein CT machen mehr, nachdem die gehört haben, dass ich gehen wollte. Und dann wollte ich das alles hier in Deutschland machen lassen. Da käme natürlich unter Umständen eine ganz schöne Summe an Schmerzensgeld zusammen, wenn die Schuldfrage geklärt wäre, zu deinen Gunsten geklärt wäre. Ja. Es ist natürlich schlimm und du wirst deine Schmerzen natürlich in Massen erlebt haben jetzt in den vielen Monaten. Ja. Aber es hätte ja noch viel schlimmer sein können. Auch. Mein Gott. Also ich hätte, wenn ich zwischen die Bahn und die Gleise gekommen wäre. Unglaublich. Hätte, wer weiß, was passieren können. Ja. Also soweit habe ich noch Glück gehabt. Aber es ist einfach sehr langwierig und es ist auch eins mit der schlimmsten Brüche, die du haben kannst. Glaube ich. Na, also ich habe jetzt in dem Fuß noch 12 Schrauben und Bänder, die rings über die Ferse gelegt sind und rings an der Seite gelegt. Ich habe also auch eine Narbe da von 14 Zentimetern. Ich lag hier auch 4 Wochen im Krankenhaus. 4 Wochen im Krankenhaus? Ja, also das war, der Fuß wollte nicht abschwellen. Also, da sieht man dann schon, wie schwer diese Verletzung da an dem Fuß war. Ja, also der Fuß wollte nicht abschwellen und dann konnten die nicht operieren, weil die dann ja nicht mehr zusammennähen können. Jetzt bist du aber erstmal bedient in Sachen Bahnfahren, was? Seitdem bin ich restlos bedient, was Bahnfahren angeht. Also ich weiß auch nicht, ob ich ohne weiteres mich jetzt überhaupt wieder in den Zug setzen könnte, ne? Ja, ich finde das auch völlig normal, dass man dann so eine Angst hat und das ist ja ein Schock, der einem da widerfahren ist. Ja, also manchmal ist das wie so ein Traum auch, ne? Man weiß gar nicht, wie das passiert ist, ne? Man kann sich das auch irgendwie gar nicht vorstellen. Ja, wie kam das denn dann überhaupt? Der Zug hat ja dann schon eine Weile da gestanden, dass du nicht früher schon rausgegangen bist. Ich habe das gar nicht so genau geschnallt, dass der jetzt schon wirklich auf dem Bahnsteig stand. Ich brauchte also so einen Moment, um mich zu orientieren. Ah, ja. Jetzt ist es aber so, dass die Züge also auf den kleineren Bahnhöfen in Deutschland 2 Minuten Aufenthalt haben, in Österreich aber nur noch 1 Minute. Ach so. Und bis ich das also irgendwo so richtig wohl auf die Reihe gekriegt habe und geschnallt habe, dass da dieses grüne Signal ist, dass ich da drauf drücken muss und die Tür dann aufgeht. Ich bin also sonst auch nicht so unbedingt der Bahnfahrer. Ne? Und bis jetzt hatte ich wohl dann immer das Glück, dass dann eben mehr Leute ausgestiegen sind und ich nicht an diesem Ausgang jetzt eben alleine war, wie da jetzt noch. Ja. Mensch Gisela, also erstmal wünsche ich dir natürlich wirklich gute Besserung, dass du wieder richtig gut und normal laufen kannst und keine Schmerzen mehr hast. Und dann wünsche ich dir, dass du dein Recht bekommst, wenn du absolut im Recht bist, so wie du es gerade geschildert hast. Ja, ich weiß es nicht. Also die sehen also nur eine Chance von 50-50. Na, immerhin. Und immerhin bedeutet das für mich, dass mich das eventuell 20.000 Euro kostet. Das ist immer das Miese daran. Ja. Das ist das. Und das ist also so, natürlich schon auch nicht so mal eben außer Handkasse zu zahlen. Verstehe. Also erstmal das Wichtigste ist, dass du wieder gesund wirst und schmerzfrei wirst. Das wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke. Und danke dir, dass du angerufen hast. Ja, wenn bei euch mal irgendjemand sich dazu melden würde, der auch Ähnliches erlebt hat, dass der Zug losgefahren ist mit offenen Türen, würde mich das natürlich mal interessieren. Ja, würden wir euch dann gerne zusammenbringen. Das verspreche ich dir. Okay, alles Gute. Gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. So, meine Lieben, weiter geht's mit Lisa. Und Lisa ist 45. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Lisa. Grüß dich. Was ist dir passiert? Also mir ist vor vielen Jahren, da bin ich halt geflogen. Da bin ich, musste ich halt beruflich nach München. Also ich bin von Hannover nach München geflogen. Und also da habe ich also fast eine Geburt. Also das Kind ist dann eben durch Komplikationen denn doch nicht im Flugzeug geboren. Dein Kind? Nein, nicht mein Kind, sondern das Kind meiner Nachbarin. Ach so. Also es war, es war halt im Winter. Mhm. Es war ein Unwetter. Und das Flugzeug, das war ein Lufthansa-Flugzeug, das ist auch ein bisschen später losgeflogen als wie geplant. Und als wir dann so angeflogen sind, ich habe dann auch, weil ich eben auch selber ein Kind hatte damals schon, wir sind dann auch gleich ins Gespräch gekommen und ich habe ihr das auch dann gesagt, dass ich mich das nicht trauen würde, also hochschwanger mich in ein Flugzeug zu setzen. Und am Anflug war das dann halt so, dass halt eben durch die Wetterverhältnisse, was man ja eben auch spüren konnte, das Flugzeug flog ja dann nicht normal. Es wackelte hin und wieder mal so ein bisschen. Und dann habe ich halt eben auch gemerkt, wie sie dann anfing, so ein bisschen schwerer zu atmen. Ja. Und dann habe ich dann auch gefragt, ja, ist alles okay mit dir? Geht's dir nicht gut? Wir haben uns dann auch geduzt und haben halt eben auch über Kinder und sowas gesprochen. Und das hat sie mir dann angeboten, dass wir uns duzen. Es war halt dann eben so, aus dieser schnellen Atmung kam dann auch ein Gestöhnen. Dann habe ich gefragt, sag mal, mit dir ist doch was. Und dann hat sie mir gesagt, ja, sie glaubt, dass sie leichte Wehen bekommt. Ach du lieber Himmel, da wart ihr in der Luft, volle Kanne in der Luft. Ja, und es wurde dann halt eben immer heftiger. Und sie hat also immer schwerer geatmet und hat sich dann plötzlich an meine Hand festgekrallt und hat mir dann gesagt, ich glaube, mein Kind kommt jetzt. Ne? Also wir waren schon in der Luft. Und es war dann auch tatsächlich so, dass ich dann auch aufgestanden bin und vorne Bescheid gesagt habe, dass die Frau halt eben Wehen bekommt. Ja, und dann war es halt wirklich auch so, ein paar Minuten später platzte dann diese Wasserblase da, ne? Die Fruchtblase, so. Die Fruchtblase. Dann haben, also die haben... wie aufregend. Und du, ja, das war total aufregend, glaub mir. Ich bin jetzt wirklich wieder zu dieser Situation, also ich... Kann man denn da, ich meine, das ist ja kein komplizierter Flug von Düsseldorf nach München, ne? Ja. Hätten die nicht sofort irgendwo, weiß ich jetzt, in Köln oder Frankfurt runtergehen können? Das war, knapp, dass wir 5 Minuten in der Luft waren, ging das ja schon los, ne? Und dann haben die, es war dann auch ein Arzt unter den Passagieren. Was ja schon mal sehr praktisch ist. Ja, also so viel ich jetzt auch, also ich habe damals auch erfahren, dass die denn schon auch sich erkundigen, wenn ein Arzt unter den Passagieren ist. Also die waren da voll ausgestattet, die hatten auch ein kleines Ultraschallgerät. Das hatten die an Bord? An Bord. Ein kleines Ultraschallgerät. Unsere Lufthansa, ne? Aha. So, naja, auf jeden Fall haben die denn die Frau, die Stewardessen, es waren zwei Stewardessen da, da war noch so ein Steward da und die haben dann halt eben die Frau eben an diesem Gang in der Mitte, da haben die halt hingelegt, ne? Mit Kissen und Decken noch darunter. Und du kannst dir das gar nicht vorstellen. Also ich hatte ja die Frau so richtig im Arm. Also der Kopf, der war praktisch in meinem Schoß drin. Die hat sich an mir festgekrallt und hat geschrien und die hat gewimmert und gejammert und die konnte das auch selber gar nicht fassen, dass die jetzt ihr Kind da das Flugzeug war voll. Ja, die also es waren dann auch die ganzen, so gut wie, also sehr viele Passagiere, die auch so drumherum waren, obwohl ja die Pflicht eigentlich war, Passagiere sollten... Ja, wie viele Leute waren denn in dem Flugzeug? Es war denn aber alles so... Wie viele Leute waren denn in dem Flugzeug? Wie bitte? Wie viele Leute waren denn in dem Flugzeug? Ach, das müssten... Ach, also das waren bestimmt 80 Leute, also mit Kindern. So. Schätze ich jetzt mal so grob, ne? Wie ist es ausgegangen? Also es war so, das Kind ist nicht geboren. Ist nicht geboren. Es war eine ganz große Komplikation mit sehr viel Schmerzen für diese arme Frau verbunden. Wo ist das Flugzeug denn dann runtergegangen? Das ist auf dem Münchner Flugplatz. Also bis gelandet. München durchgeflogen. Ja. Wie komisch, dass sie da nicht früher gelandet sind. Sie haben den Notarztwagen gerufen. Ich meine, von München, von Hannover bis nach München, das ist knapp eine Stunde. Ne? Ja, ja, aber also trotzdem. Ja, nicht lang. Und die haben dann auch sofort den Notarztwagen gerufen. Der war dann gleich am Flugplatz. Ja. Und also bis die Frau denn da tatsächlich auch in diesen Notarztwagen mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gefahren wurde, da war ich dann halt eben noch so lange bei ihr. Mhm. Also die Problematik war halt einfach nur, dass dieses Kind, das ist stecken geblieben. Das konnte nicht normal. Ist denn das Kind dann später gesund hoffentlich zur Welt gekommen? Ja, also so wie ich das erfahren habe, ist das Kind dann mit einer Sauglocke rausgezogen worden. Ja, und alles im grünen Bereich. War dann alles okay, ja. Mann, Mann. Aber es hätte jetzt auch anders sein können. Auch Wahnsinn, ne? Das war sehr dramatisch, weil es war, also, wie soll ich sagen, also die Frau, die tat mir unheimlich leid. Ich habe dann selber schon Tränen in meinem Gesicht gehabt. Aber es war ja gut, es war eine gute Betreuung und es ist dann ja letztendlich auch noch gut ausgegangen. Ich danke dir auch für deinen Anruf, Lisa. Ja, bitteschön. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, ich auf, dir auch. Auf Wiederhören. Und mach weiter so mit deiner tollen Sendung. Sehr nett von dir, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Stefan. Stefan ist 35. Hallo Stefan. Ja, grüß dich, Domian. Hallo Stefan, was ist dir passiert? Ja, ich bin Lokführer. Ja. Und durfte mal was aus einer anderen Sicht betrachten. Ja. Und zwar fahre ich Triebzüge mit eingebauter Überwachungskamera. Mhm. Und auf unseren Führerständen haben wir halt Monitore, die wir in vier verschiedenen Positionen betrachten können. Also das sind vier Bildschirme, also ein Bildschirm, wo wir vier Bilder auch projizieren können. Was zeigen die Kamera denn? Was zeigen die? Den Fahrgastraum. Mit dem was? Den Fahrgastraum. Den Fahrgastraum, ja. Ja, genau. Wo die Fahrgäste sich eben aufhalten, eine Sicherheitseinrichtung. Falls mal was passiert, wird alles aufgezeichnet, dass man eingreifen kann. Mhm. So, und es war der letzte Zug, war kurz vor 0 Uhr und ich habe dann halt mal wieder geschaut, ob alles in Ordnung ist und sehe, wie sich in einer Vierersitzgruppe ein Pärchen vergnügt. Vergnügt? Vergnügt. Wir wissen schon, was damit gemeint ist. Ja, ja. Ja. Das eine war ein Mann, konnte man sehr deutlich erkennen, das andere war nur blond, das konnte man nicht so gut sehen. Ja. Später stellte sich heraus, war auch ein Mann. Ach, guck an, ja. Ja, ja, und die haben dann mal ich nenne das mal das volle Programm da hier hingelegt. Und du konntest das am Bildschirm alles mit ansehen? Ich konnte das mit ansehen, Ich überlege gerade, was ist denn das für ein Zug? Ist das so ein kleiner Zug oder... Ja, ist ein Regionalzug. Ist ein Regionalzug. Ach so, und da sind so Kameras für die Passagierkabinen, dass ihr das sehen könnt dann vorne. Wusste ich nicht. Genau. Wusste ich nicht. Da hast du Porno live erlebt, ne? Oder wie? Ja, aber nicht so in der Situation, wo es mir hätte unbedingt gefallen. Ein blondes Mädel wäre dir lieber gewesen, oder was? Wäre vielleicht etwas angenehmer gewesen. Aber die haben sich auch nicht hören lassen. Da waren ja auch noch andere Passagiere. Ja, das wollte ich gerade sagen. Da waren andere auch noch dabei und die haben sich nicht irgendwie geregt oder haben die das nicht gesehen? Die haben es, glaube ich, nicht so mitbekommen. Also der Zug ist, in zwei Hälften geteilt. Und in der Mitte ist eine große Toilette. Ja. Und in der einen Hälfte saßen halt diese beiden Herren. Ja. Und in der anderen Hälfte eben die restlichen Leute. Und da konnte man nicht so weit hin und her gucken. Also mitgekriegt von denen hat das, glaube ich, niemand. Ach so. Und wie viel Uhr war das? So kurz vor 0 Uhr. Kurz vor 0 Uhr. Ja, wie gesagt, war der letzte Zug und die sind bis zum Endbahnhof mitgefahren und waren und dann auch fertig und sind dann auch gegangen. Und sind dann ganz zufrieden und entspannt nach Hause gegangen. Ja, und du bist auch schmunzelnd nach Hause gegangen. Ja, wahrscheinlich. Genau. Ja, schöne kleine Geschichte zum Schluss. Lieber Stefan, danke, dass du angerufen hast und dass wir die noch gehört haben, die Geschichte. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir, tschüss. Dankeschön, tschüss. So, ihr Lieben, das war unser Thema. Ungewöhnliche Erlebnisse in Bus, Bahn und Flugzeug. In der Technik, Patricia Unger. Morgen sind wir natürlich wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Und morgen wieder mit einer offenen Runde. Ihr könnt morgen anrufen, wieder zu allen Themen, über die ihr gerne sprechen wollt, die euch auf den Nägeln brennen. Ihr könnt ab 0 Uhr wie immer anrufen unter 0800 220 50 50. Während der Sendung natürlich auch und rund um die Uhr mailen domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und ich freue mich auf euch und auf die Sendung morgen. Bis dahin, ciao.